Ja, herzlichen Dank. Dann gehen wir gleich weiter. Das war nun eher, sagen wir mal, eine mittlere Genossenschaft oder die in den Bereich der mittleren herangeht von den kleinen. Du hast eher als eine kleinste Genossenschaft betrachtet. Kleinst, ja. Naja, bei dem Investitionsvolumen. Ja. Gut, Frau Hiller, Aufsichtsrätin der Wohnungsbaugenossenschaften Hellersdorfer Kiez, Mitglied im Abgeordnetenhaus. Damit vermute ich mal eher aus dem Erfahrungsbereich der Größeren. Nur weil ich im Abgeordnetenhaus bin? Nein. Nein, der Wohnungsbaugenossenschaft. Nein, 2016 Wohnungen, das ist eine kleine mittlere. Ne? Aber es ist okay, ich bin da reingerutscht, reingeraten in eine AWG, Humboldt-Universität damals. Dann sind wir umgezogen, bis wir in die AWG der Reichsbahn kamen und jetzt umbenannt als Hellersdorfer Kiez. Okay. Das ist ein Wohnumfeld am Rande der Stadt, angrenzend an Hönow, Branitzer Platz. Alle Wohnungen an einer Stelle. Unser großer Schnitt war 1998, als wir die Altschuldenlösung machen mussten und uns schmerzhaft getrennt haben von einem kompakten Wohngebiet am Baumschulenweg. Sodass aber nur noch ein Gebiet zur Genossenschaft gehört. Wir sind eine sehr gesunde Genossenschaft, erwirtschaften Gewinne. Ich bin vor 3 Jahren Mitglied des Aufsichtsrates geworden und seit 2 Jahren die Vorsitzende. Wie das Leben manchmal so spielt, entweder man macht es richtig oder man lässt es sein. Und dann habe ich mich dafür dann auch bereit erklärt. Ich finde, es ist für mich selber ein Gewinn, sowohl in meinem Blick auf Wohnen und Leben in Berlin, auf meinen Bezirk Hellersdorf, Marzahn-Hellersdorf, aber auch auf die Befindlichkeiten der Mitglieder der Genossenschaft, weil eben deutlich wird, wie das Verhältnis von Wohnen und Einkommen ist. Und damit bin ich auch beim wichtigsten Zweck dieser Genossenschaft. Wir wollen kostengünstiges Wohnen für unsere Genossenschafter ermöglichen. Und das schaffen wir. Ich sage 3,80 Euro warm für den Quadratmeter. Warm sind gegenwärtig unsere Größenordnung. Parallel dazu direkt in Nachbarschaft die Stadt und Land, kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit 14.000 Wohnungen, hat 4,80. Wobei man dann eben wissen muss, diese Genossenschaft, Gesellschaft zahlt 50 Cent pro Euro Schulden ab. Und damit weiß man, wie Mieten entstehen. Und wenn wir nachher vielleicht mal über Mietspiegel reden, wird dieses Dilemma der kleinen Genossenschaften dann deutlich, weil die irgendwie mit dem Mietspiegel konfrontiert werden, ohne darauf Einfluss groß haben zu können. Ne? Aber das ist nachher ein Thema, was wir aufrufen und wo wir ja auch uns im Parlament ja auch beschäftigen. Also aus der Sicht für mich ist das eine tolle Sache hier, Sie zu hören. Ich beschäftige mich jetzt punktuell immer wieder mit dem Thema Genossenschaften und lerne dabei viel dazu. Gut, und hier gab es ja schon eine Frage, also vielleicht können wir das doch schon gleich mit einbringen. Ja, wenn Sie Zwischenfragen haben, immer gern. Bitte schön. Bisschen lauter, sonst. Da würde ich gerne mal wissen, ob das zutrifft und welche Ursachen Sie dafür ausfindig machen können. Und außerdem noch eine etwas darüber hinausgehende Frage. Also soweit ich weiß, gibt es doch von der europäischen Politikebene Versuche, auf das Genossenschaftsrecht und auf das Genossenschaftswesen Einfluss zu nehmen und den Genossenschaftsgedanken auch zu unterminieren. Wie weit ist das gediehen und was kommt da noch auf uns zu? Ja, schönen Dank. Dann würde ich sagen, die erste Frage nehmen Sie gleich auf. Ja. Und Herr Kober vielleicht zur zweiten. Also diese Frage. Dann machen wir das zwischendurch, danach machen wir dann am Podium weiter. Ja, diese Frage zu beantworten, wie inwiefern Genossenschaften an der Mietsteigerung in Berlin beteiligt sind, ist für mich schwer. Ich kann das bei uns im Bezirk etwas genauer anschauen, da gibt es 7 Genossenschaften, aber eine Vielzahl von privaten Unternehmen durch die Zerschlagung der Mega und den Verkauf an 78 Eigentümer, ein großes Projekt Mega, wurde zerschlagen, ging pleite und wurde an 78 Wohnungseigentümer verkauft. Ja? Alles derselbe Wohnungstyp, Plattenwohnung, gebaut ab 85. Ja? Also durchaus vergleichbar in der Qualität, zum Teil unsaniert, zum Teil saniert. Die Genossenschaften stehen bei uns im Bezirk recht gut da. Die sind bestimmt keine Miettreiber, da bin ich mir sehr sicher. Wie das allerdings für ganz Berlin ist, kann ich schlecht sagen. Ich kenne eine Genossenschaft auch bei uns im Bezirk, die ist hochverschuldet, die hat Riesenprobleme, kann allerdings natürlich durch das Umfeld nicht wahnsinnig jetzt Mieten verlangen und bleibt auf dem Niveau. Also da jetzt konkrete Ansagen zu machen, fällt mir schwer. Ja,